Kapital 26. Caroline wachte auf. Neben ihr lag Carsten. Sie schaute sich um. Luane und Rainer waren verschwunden. Nach dem Duschen und dem Sex im Badezimmer waren sie in Carsten und ihr Schlafzimmer gegangen. Weil es nicht groß genug war, holten die drei Männer zwei weitere Matratzen aus den Gästezimmern links und rechts neben ihrem und legten sie zusammen mit der des Bettes auf die große freie Fläche vor dem Bett. Sie hatten die ganze Nacht wie wild Spaß miteinander, bis Caroline sich nur noch daran erinnern konnte, dass Rainer und Luan sich noch gegenseitig wichsten. Sie war in der Nacht aufgewacht und hatte bemerkt, dass alle drei Männer um sie herum lagen. Rainer war in ihrem nackten Schoß eingeschlafen und sie hatte seinen Kopf gestreichelt. Sie dachte an Luan. Er war so groß und dick, dass sie ihn gar nicht ganz aufnehmen konnte. Zwar war sein Umfang nicht das Problem, ganz im Gegenteil, aber seine Länge war so enorm, dass wehen er zu tief in sie eindrang, wehtat. Eine Tatsache, der er sich bewusst zu sein schien. Sie stemmte sich ein Stück hoch und spürte, wie wund sie war. Die drei Männer hatten, als ihr Spaß im Schlafzimmer angefangen hatte, abwechselnd sie genommen. Und Assel sie eine Pause brauchte, nahm Rainer und Lan sich Carsten vor, der, wie sie sagten, das Wichsen verloren hatte. Sie wusste zwar nicht, was das heißte, aber es war ein geiles Bild, wie Luan ihn von hinten nahm, während er Rainer einen blasen musste, der seinerseits ihm einen geblassen hatte. Besonders geil fand sie, als Rainer immer wieder Luans Hofen nahm und diesen dadurch zwang, sich nicht zu bewegen. Luan hatte in zwei dieser Situationen offenbar seinen Höhepunkt, der sie sah, wie der Schwanz des großen dunklen Mannes zu pumpen schien. Und pulsierte außerdem, schrie Carsten auf und sah, als würde er ordentlich mit Sperma abgefüllt. Sie machten immer wieder ein paar Pausen und als sie schließlich einer nach dem anderen einschliefen, dämmerte es bereits. Sie fragten sich, als sie in der Nacht aufgeacht war, ob Rainer versucht hatte, es ihr im Schlaf mit der Zunge zu machen. Stöhnend und mit schmerzenden Gliedern standen sie auf. Carsten regte sich, aber wachte nicht auf. Sie gingen ins Bad, um sich zu waschen, und als sie wieder kamen, hatte Carsten sich scharf umgedreht. Sie sah ihn grinsend an. Dann kniete sie sich neben ihn und wollte ihn wecken. Er drehte sich auf den Rücken und sie sah, dass er halb aufgerichtet war und ziemlich rot. Wer schien auch etwas wund. Sie rüttelte ihn und er wachte auf. Er sah sich um, dann sah er sie und sein Glied rächte sich bei ihrem nackten Anblick. Er rief danach und gab einen Schmerzlaut von sich. Offenbar ein Krampf. Sie lächelte und stand auf. Er hielt sich noch einen Moment das Glied, dann sah er sich verwirrt um. Wo sind denn Luan und Rainer? Sie schüttelte den Kopf. Caroline? Jedenfalls nicht im Bad oder Rainers Zimmer. Carsten lächelte, als er sich aufrappelte. In Rainers Zimmer sicher nicht, seine Matratzen haben wir ja auch geholt. Sie nickte. Hab ich gesehen. Sie schauten auf die am Boden liegenden Matratzen. Meinst du, die bekommen wir noch sauber? Carsten zuckte mit den Schultern. Er ging ins Bad und Caroline beschloss, eine Kanne Kaffee aufzumachen. Rainer würde bestimmt wieder auftauchen. Als sie ins Wohnzimmer kam, roch es komischerweise bereits nach Frühstück und Kaffee. Frische Semmeln standen auf dem Tisch und hinter dem Tresen standen Luan, Rainer und Rainer, die sich unterhielten und lachten. Verwirrt sah sie die komische Szene. Rainer sah zu ihr, lachte und winkte ihr. Gutes Timing, wir sind gerade fertig. Er hatte ein Körbchen mit frischen Brötchen in der Hand, das er auf den Tisch stellte. Luan stellte eine Glaskanne auf den Tisch, der anscheinend O-Saft war. Schöner Rock. Sie sahen sich herab. Sie hatte eine Mini an und merkte jetzt, dass er viel zu kurz war. Luan hatte ein Hawaii-Hemd und Surfer-Shorts an. Rainer trug ein sauberes schwarzes Shirt, auf der wohl eine seiner vielen Bands war. Sie kannte sie aber nicht. Er trug allerdings nur eine enge Unterhose. Sie wunderte sich darüber, denn er hatte zu ihr mal gesagt, dass er entweder Bocker-Shorts trug oder gar nichts. Also außer einer normalen Hose, versteht sich. Carsten gab ihr einen Klaps. »Warum stehst du hier denn so rum? Wolltest du nicht Kaffee machen?« Er folgte ihrem Blick und lachte. »Wow, ihr seid aber schön Wow, ihr seid aber schon früh fleißig. Er ging auf sie zu, gab beiden ebenfalls einen Klaps wie ihr, nur etwas tiefer. Luan drehte sich zu ihm um. Wenn du nochmal so tief kommst, kannst du dich auf was freuen. Dabei lächelte er aber. Sorry, aber ich denke, ich brauche eine Weile Auszeit. Ich bin so wund, dass ich meinen Schwanz kaum waschen konnte. Luan und Rainer lachten. Warum lacht ihr? Als ob ihr nicht wund seid. Rainer drehte sich zu ihm um und holte sein Glied aus der Unterhose und zeigte es ihm. Tatsächlich war er sogar wunder als Carsten. Er umfasste ihn und ließ einen schrönenden Laut hören, der teils schmerzhaft, teils erregt klang. Und er pulsierte, er packte ihn wieder ein und sagte, »Ich glaube, du hast es besser als ich erwischt, aber mich hindert das nur bedingt. Als ich bei Luan gewohnt hatte, war ich vorne und hinten wund, und das schlimmer als jetzt.« Caroline setzte sich und nahm sich ein Brötchen. Die Männer ignorierten sie, das gefiel ihr gar nicht. Luan holte ihn raus und zeigte ihn ebenfalls, und sie spürte direkt wieder, wie er in ihr war und sich bewegte. Ich bin genauso wund. Aber das geht rum. Einen Tag Ruhe und es geht wieder. Als sie sahen, dass Caroline sich einen Kaffee einschenkten, entschuldigten sie sich und setzten sich zu ihr an den Tisch. Wie? Caroline? Wie ist es mit dir? Ich hoffe, du bist nicht zu wund. Caroline sah Rainer an. Nein, es geht. Sie spürte seine Hand auf ihren Beinen. Als er sie wegnahm, fragte sie. Hast du mich in der Nacht noch mit der Zunge berührt? Er sah sie überrascht an. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß noch, dass du aufgewacht bist und sowas sagtest wie, es solle dich jemand lecken. Da Carsten bereits eingeschlafen war und Luan gerade in mir war, wollte ich es machen. Aber das Letzte, was ich weiß, ist, dass ich spürte, wie Luan kam und kurz darauf bin ich aufgewacht. Ich lag mit dem Kopf in deinem Schoß und bin aufgestanden, um zu duschen. Luan sah sie an, während er sich ein Brötchen nahm. Er hat dich versucht zu lecken, aber es hat es ihm nicht mehr geschafft. Er war kurz danach fertig und nachdem ich gekommen war und mich aus Rainer zurückgezogen hatte, war er schon eingeschlafen. Ich habe mich dann auch zu euch gelegt und bin erst wieder aufgewacht, als ich Rainer aus dem Zimmer gehen sah. Ich bin ihm unter die Dusche gefolgt. Caroline machte große Augen. Nur zum Duschen, lachte er. Ich habe dann in einem Café angerufen und Brötchen und ein paar Sachen liefern lassen. Und als wir gerade dabei waren, alles herzurichten, warst du schon hier. Du hast ein Café? Er sah sie überrascht an. Rainer hat doch gestern... Rainer hob das Messer. Ja, da war sie nicht dabei. Oh, stimmt. Er erzählte kurz die Geschichte, wie er und Rainer sich kennengelernt hatten. Allerdings, um sie alle etwas zu schonen, nicht ganz so im Detail. Als er fertig war, fragte sie ihn, wie viel irre Cafés er besaß. Drei verteilte über die ganze Insel und zwei Hotels. Allerdings gehört mir auch eine Autowerkstatt und drei Eisdielen. Er zählte es an den Fingern ab. Und was ist mit deinem Restaurant? Er sah Rainer an. Nein, das ist letztes halbe Jahr abgebrannt. Rainers Messer fiel klirrend auf den Boden. Er fluchte, stand auf, um sich ein neues zu hollen und das andere wegzubringen. Warum ist es denn abgebrannt? Luan zuckte mit den Schultern, als würde ihn das kaum interessieren. Angeblich ein Kabelbrand. Es war zum Glück niemand da. Es war eine Stunde nach Ladenschluss. Aber das war ein altes Gebäude. Ich habe mir von dem Versicherungsgeld eine kleine Strandhütte gekauft. Mit einem Jetski-Verleih. Rainer sah ihn mit großen Augen an. Er beachtete ihn nicht und schob sich grinsend ein Stück Brötchen in den Mund. Es klingelte und Caroline stand auf. Sowohl Rainer als auch Luan wollten aufmachen gehen, aber sie war schon zur Tür raus. Als sie auf die Tür zuging, grinste sie. Es war unerwartet, aber so würden sie sicher noch mehr Spaß haben. Als sie öffnete, umarmte sie Julia und bat sie herein. Sie gingen in eines der Gästezimmer und Caroline setzte sich aufs Bett, während Julia ihre Tasche neben sie stellte. Sie warf ihrer Freundin einen Blick zu. Du siehst aber gar nicht glücklich aus. Caroline erzählte ihr vom Abend. Klingt doch genau nach dir. Caroline lächelte. Ja, schon, aber... Nee, das muss die Caroline nochmal sagen. Ja, schon, aber... Ja, schon. Ich bin nicht gewöhnt, dass die Kerle sich untereinander ficken. Julia sah sie an. Dann lachten beide. Sie erzählte ihr von Luan und Rainer und dass er angeblich schwul war. Aber wenn er schwul ist, warum schiebt er dann seinen Monsterschwanz in eine Frau? Caroline musste lachen. Na tja, das weiß ich auch nicht. Ich denke eher, dass er wie Rainer und Carsten. Als Julia ausgepackt hatte, gingen sie ins Wohnzimmer zurück. Die Männer waren fast fertig mit dem Essen. Caroline stellte Luan und Julia vor. Und Rainer kennst du, ja? Rainer lächelte. Warst du nicht die Frau, die nackt in meinem Garten gelegen hatte und dann mit mir in meinen Pool gevögelt hat? Der Sarkasmus war kaum zu überhören. Wohl kaum, der Herr. Eine Dame liegt nicht nackt im Garten oder löst sich in einem Pool fägeln. Sie lässt sich nur im Bett lieben und das auch nur zärtlich von einem einzigen Mann. Sie spielte die hochnäsige Arrogante. Alle fingen an zu lachen. Rainer stand auf, um einen Teller zu hollen, und Carsten hollte einen weiteren Stuhl und bot ihr seinen an. Sie setzte sich neben Rainer und kaum saß sie, legte sie auch schon die Hand auf sein Bein. Er lächelte gequält, als er eine Erregung spürte. Sie lächelte Caroline an, die lächelte zurück. Sie aßen noch zu Ende. Luan wollte sie alle zu einem Ausflug einladen, aber mit Quads und Jetskis zu fahren, wo 90 von ihnen wund waren, war dann selbst für ihn selbst nicht schön. Also lagen sie den Nachmittag am Strand des Hauses und entspannten sich. Caroline, die Isch Oddenbar schneller erholte als die Männer, fing bald an, sich auszuziehen, und nach kurzem Zögern machte Julia es ihr nach. Sie liefen nackt vor ihnen herum und gingen schwimmen, was umso schlimmer wurde, als sie nas und nackt aus dem Wasser auf sie zukamen. Als die Frauen vor ihnen standen und Caroline absichtlich Julias Brust drückte, sodass diese leicht stöhnte, saßen alle drei Männer mit steifem Schwanz da und sahen etwas gequält aus. Julia spürte zwar auch ein sanftes Brennen, aber sie war sich sicher, die drei waren schlimmer dran. Außerdem spürte sie es kaum noch. Heute Abend wäre es wieder weg. Gegen 16:30 verabschiedete sich Luan. Er entschuldigte sich aber, meinte, er würde wohl die Woche keine Zeit mehr finden. Rainer fand es schade, weil er nicht wusste, wann er ihn wiedersehen würde. Nun war Rainer, Julia und Carsten alleine mit ihr. Sie machten abends noch ein Lagerfeuer und saßen darum. Rainer erzählte eine Geschichte aus dem Zeltlager, als er ein Kind war. Julia saß dicht bei ihm. Carsten ging recht früh schlafen. Er meinte, ihm würde es noch etwas schmerzen und wolle sich erholen. Nun saßen sie zu dritt nebeneinander. Julia und Caroline unterhielten sich über ihn hinweg. Caroline sah, dass er ins Feuer starrte, als würde er angestrengt über etwas nachdenken. Nach einer Weile sprach sie ihn an und er schreckte auf. Er entschuldigte sich und ging in sein Zimmer. Er sah sehr gedankenverloren aus. Caroline gab Julia einen Wink und sie folgte ihm.